Einheit 1. Café D. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Tee. Kaffee. Tee oder Kaffee? Espresso. Cappuccino. Espresso oder Cappuccino? Espresso. Kaffee. Espresso und Kaffee. Orangensaft. Eistee. Orangensaft oder Eistee? Lehrerin. Schule. Lehrerin und Schule. Dialoge. Trainieren. Dialoge trainieren. Telefonnummer. Finden. Telefonnummer finden.